So, jetzt werde ich mir erstmal was Schönes kaufen. Da wird sich doch bestimmt irgendwas finden lassen, wo ich mein Geld für ausgeben kann. Verehrte Kunden, bitte beachten Sie folgende Durchsage. Was ist denn schon wieder? Können wir nicht in Ruhe einkaufen oder was? Wieder so eine scheiß Verbraucherinformation. Man wird sie durch die Läden laufen, sollen alle etwas kaufen, Geld ausgeben. Geld ausgeben wollen, wie die Fürsten leben. Sie sehen dir an, ihr Blick ist starr. Kaufen ist so wunderbar, wie Zombies laufen sie herum. Konsumrausch macht die Menschheit dumm. Konsummonster nenn ich sie. Das sind die Konsummonster. Konsummonster nenn ich sie. Segen für die Industrie. Konsummonster, allesamt Konsummonster. Man sieht sie stets an vollen Kassen, wo sie all ihr Geld verprassen. Ganz egal zu welchem Preis, kaufen sie den neuesten Scheiß. Konsummonster nenn ich sie. Das sind die Konsummonster. Allesamt Konsummonster nenn ich sie. Das sind die Konsummonster. Allesamt Konsummonster nenn ich sie. Konsummonster nenn ich sie. Segen für die Industrie. Konsummonster werde zu Konsummonster. Viel geredet, wir haben uns ja auch sensationell die Köpfe heiß geredet und überlegt, wie kriegen wir das hin und haben wir auch genug Ware und haben wir die richtige Ware und haben wir den richtigen Preis, und es hat sich gezeigt, was wir gemacht haben, war genau richtig. Wir haben also richtig hier auf Putzkampf an zusammen. Genau. Morgen werden wieder Kunden kommen, bis dahin müssen die Regale aufgefüllt sein.